So, jetzt haben wir nur 2 Tage übrig. Hm? Dann morgen werde ich ausführliche Erklärung geben über Metapraxis. Hm? Und übermorgen dann gebe ich klein bisschen Einführung, wie man so Mitgefühl, Freude und Gleichmut in dem unsere Zeit ist so beschränkt, ich kann nur die Methode geben und üben sollen sie selbst. Ich selbst finde diese Praxis von 4 Brahma-Viharas ist eigentlich in unserer Zeit die beste Praxis für diejenigen, die den Sinn von der Lehre von Buddha verstehen möchten. Indem wir nützlich für sich selbst und für die anderen werden möchten. Und das ist eigentlich der Sinn von der Buddha-Lehre. Sollen wir die 4 Brahma-Viharas konsequent üben? So, ich hoffe, dass wir alle Interesse finden. Ich schon habe große Interesse für diese Praxis. Habe überall diese Praxis gelobt und gelehrt. So, am Samstag, wir widmen mehr Zeit der Diskussion, damit, wenn es zu Ende geht am Sonntag, dann hoffentlich sind wir alle klar, wie wir weiter üben. Dann bitte viel Fragen. Indem so die Zeit so kurz ist, wir können nicht dann alle Einzelheiten von der Praxis eingehen. Es ist nicht möglich und wir wollen nicht immer reden. Wir wollen mit eigenem Körper, mit eigenem Labor empfinden die Vorteile von dieser Übungen. So. Bevor wir anfangen zu rezitieren und dann mit der Metta-Sutta-Erklärung heute, gibt es irgendwelche Fragen? Bitte. Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten während der Praxis? Oder alles läuft wie mit Butter geschmiert, noch besser mit Ghee geschmiert. Ja? Na prima? Wenn keine Schwierigkeiten, ich freue mich sehr, dass Michael hat da. Ich habe nur eine Frage. Die habe ich mir mal du hast gesagt, dass eine unbegrenzte Natur nicht schrumpfen oder wachsen kann. Ne? Mhm. Kannst du da mir nochmal was zu ergänzen sagen? Die Soheit oder Leerheit kann nicht weniger werden oder kann nicht mehr werden. Deswegen ist es die wahre Eigenschaft von allen Dingen. Also es ist mehr als nur eine Annahme. Es ist mehr als nur eine Annahme, Vermutung. Es ist Erfahrung. Wie kann man, wenn man unbegrenzte Natur, wie kann man das erfahren? Wie kann man es erfahren, indem man diese Gelübde nimmt, dass ich die hängt davon ab, in der Wege von Bodhisattva gibt es viele Muster von Gelübden. Jeder Bodhisattva hat seine Gelübde. Aber die 4 Grundgelübde jeder nimmt. Dzogchen Wukien sehen, du, ich möchte alle Wesen befreien, nicht nur mich selbst. Fannao Wujin sehen, Tuan, ich möchte alle Befleckungen des Geistes beseitigen, nicht nur meine. Famen Wuliang Xien Xie, ich möchte alle Methoden von Dharma lernen. Das heißt, nicht nur das, was zu dem Zustand von Reinheit des Geistes führt, aber alle Methoden, die den Wesen helfen können. Und ich schwöre, diese höchste Erleuchtung von Buddha zu realisieren. In der Lehre von Mahayana, Buddha ist vor allem der Körper von Dharma. Dieser Körper von Dharma ist unbegrenzt, hat keine Grenzen. Und das ist, was ist zu realisieren. Also die Phänomene, die wir erfahren in der Welt, die heißen Dharma, und dieser Zustand von Buddha heißt Dharmata. Nirvana von Buddha heißt Dharmata. Und die sind nicht gleich und aber auch nicht verschieden. Und wir sollen verstehen, dass eigentlich alles, was wir erfahren, ist Dharma. Dass in der Tat nicht sich nicht verschieden ist von dem Zustand von Soheit, von Leerheit. Und so öffnen sich die Horizonte. Wie wir schon gesagt haben, erste Übung von Bodhisattva ist, er kontempliert die unbegrenzte Natur der Wesen, der Welten, Dharma, von Geist, von den Wesen, die zu befreien sind und von den Mitteln zur Befreiung. Und so eröffnet die Horizonte. In diesem Sinne kontempliert er auch über Soheit oder nicht-dualistische Auffassung von Nirvana als die einzige Realität. Andere Realität gibt es nicht. Und dann er kontempliert die drei Körper von Buddha, diese Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya, die dann nicht etwas abstrakt werden sollen, sondern eigene Erfahrung darstellen. Wir schon sozusagen, wir, wenn wir den Weg von Bodhisattva gehen möchten, wir sollen diese drei Körper absorbieren. Wenn man diese drei Körper absorbiert hat, dann die Möglichkeiten öffnen sich, die unbegrenzt sind. Ich hatte das so verstanden, als nicht wachsen, dass das dann hieße, dass alles schon determiniert ist. Nein. Nee. Nicht determiniert, sondern keine auch nicht so, auch nicht so nach der Lehre von dem Bodhisattva. Zustand der Welt und der Wesen ist anirvachaniya, ist nicht mit den Worten zu fassen, weil es über alle Möglichkeiten, von die durch Sprache gegeben sind, herausgeht. Es ist transzendental. Deswegen, man soll sich nicht, diese eigentlich die Lehre von Mahayana ist, durch Logik zerstören. Und das ist sehr, sehr starke Logik. Weil durch die Werte, die wahre Zustand der Welt und der Wesen kann man nicht begreifen. Und wenn man sich dazu bemüht, diese Bemühung wird immer nicht erfolgreich werden können. Man muss direkte Intuition haben. Und diese direkte Intuition kommt eben durch diese Bodhicitta und große Mitgefühl. Der Bodhisattva bleibt auch nicht in der Welt, aber auch nicht in Nirvana. Er bleibt nirgendwo. Das ist schwer zu begreifen. Sobald der Geist irgendwo steht, irgendwo bleibt, man ist weg von der Realität. Diese Realität muss man sich Mühe geben zu verstehen. Das ist die Meditation. Und dadurch kommt man zu diesem Verständnis. Also in der Lehre von Bodhisattva gibt es nicht nur zwei Sorten von Nirvana, sondern auch natürliche Nirvana. Und diese natürliche Nirvana ist zu realisieren dadurch, dass man lässt den Geist entstehen, ohne ihn irgendwo bleiben lassen. Das ist offenes Gewahrsein, oder? Ja, das ist verbunden mit ganzer Philosophie in Madhyamika, Yogacara, je nach der Tradition. Aber das ist die Hauptidee. Also was der Bodhisattva ist, zu Gegenteil von Arahat, ist Zustand von Nicht-Erreichen. Dadurch dann kommt dieses Wissen. Das ist auch nur Konzept. Das nicht, aber sehr nützliches Konzept. Und ergänzend Konzept zu dem, was man in Theravada und diese Grundlehre lernt. Sehr ergänzend. Ja, das war eine sehr gute, wichtige Frage. Aber wir wollen auch Fragen über Metta und Technik. Okay? Technik okay? Kann man üben? Mit Feinden okay? Ja? Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Hiểu tại vì sư huynh có học cái đó quá rồi. Schritt nach Schritt. Huh? Yeah. Es ist sehr schwere Übung. Aber diese Übung ist besonders wichtig. Durch diese Übung dann wird man bewusst von dieser, was folgt, dann die unbegrenzte Natur von Liebe. Hm? In der Tat, alle die Übung von den Paramis, von den Vollkommenheiten, dass der Weg von Bodhisattva ist, ist basiert auf Metta, Liebe. Ohne Liebe, es wird auch erklärt in den Schriften, in Vaimokin, wie Malakirti Nirdesha Sutra, ohne Metta, den Weg von Bodhisattva, macht überhaupt keinen Sinn. Sinn von Vollkommenheit, Praxis kommt eigentlich von Metta. Inwiefern unterscheidet sich zwischen Metta und Bodhicitta? Durch Metta wird Mitgefühl zustande kommen. Mitgefühl ist basiert in Metta. Und durch Mitgefühl Bodhicitta kommt zustande. Deswegen zum Beispiel, wenn du studierst Avatamsaka Sutra, da wird gesprochen, in welche Kapitel habe ich vergessen, von 10 Sorten von Metta. Eine von denen ist dann Entwicklung von Bodhicitta und dann die 4 4 Wege, die Wesen zu sammeln, das gehört zu Metta. Kennst du, ne? Die 4 Wege, Wesen zu sammeln. Was ist zusammen? Sammeln, die Schöfa. Diese Dana, dann Priyavacha, wie sagt man, Liebe, Sprache, dann Artha Kriya, Dienst für die anderen und Samatha, die Gleichheit von allen Wesen, diese 4. Das ist auch basiert auf Metta. Man sammelt die Wesen durch Liebe. Deswegen Nirvana Sutra sagt, ohne Liebe, Dana macht keinen Sinn. Auch. Ohne Liebe, die Paramis machen keinen Sinn. Und in diesem Sinne, die wahre Praxis von Paramis fängt an mit Metta. Und Metta ist, dass man alle Wesen als lieb betrachtet. Auch diejenigen, die uns schädlich sind. Das ist nicht leicht. Aber das ist, davon kommt dann die Vollkommenheit. Die basiert sind auf Mitgefühl. Und durch Mitgefühl dann transzendentale Weisheit. Das ist die Mutter von allen Paramis. Deswegen der Bodhisattva tut, soll tun, es ist sehr schwer, ohne zu erreichen. Das ist sehr schwer. Ohne Früchte von den Taten zu erwarten. Wir tun unerwartet etwas. Aber irgendwo muss man anfangen. Das ist das Schönste dabei, dass je mehr man diesen Weg studiert, desto klarer wird, wie weit entfernt wir sind von diesem Ideal. Es gibt so viel zu lernen. dass man nie sich langweilig kann. Man hat immer viel zu tun. Dann es kommt nicht in Frage, dass man nichts was lernt. Man hat immer so viel zu lernen. Ideal von Arahat ist Zustand von Nichtlernen. Ideal von Bodhisattva ist immer Lernen. Ideal von Arahat ist nicht geboren werden. Ideal von Bodhisattva ist durch Liebe und Mitgefühl den Prozess von Geburt und Tod zu meistern. Das ist ein sehr, sehr hohes Ideal. Aber wenn man davon etwas geschnupft hat, dann hat man schon große Freude. So, dann keine anderen Fragen? Nicht zu fragen? Keine Schwierigkeiten bei Feinden? Schwierig. Nicht schwierig, ja. Muss man viel üben. Lernen kann man lernen, aber Praxis ist sehr schwierig. Dann immer denken daran, wir machen uns es leichter durch diese Mittel, sie visualisieren sich diese unsympathischen Personen, so wie irgendwelche Politiker oder die oder was immer, indem sie mit entspannt mit kleinem Lächeln auf den Lippen. Man muss sich helfen. Metta lernen heißt, dass man Potenzial von Glückseligkeit in allen Wesen kontempliert, indem man kontempliert gleich, wie man für die Wesen nützlich sein konnte. Das ist Liebe. Wie man für diejenigen, die lieb sind, nützlich sein konnte. Genauso auch für diejenigen, die indifferent sind, die uns nicht gefallen, wie man für sie nützlich sein konnte. Deswegen Metta wird erklärt in Visuddhimagga, in Pragyaparamita aus, als Entwicklung von Hita Adhyashaya. Adhyashaya heißt Tendenz des Geistes. Tendenz des Geistes, das zum Nützen der Wesen sich engagiert. Adhyashaya ist ein sehr wichtiges Wort im Buddhismus. Ila. Auf der Seite von Befleckungen gibt es Anushaya. Obwohl wir nicht jetzt Befleckungen haben, wir haben jetzt gerade kein Begierde oder kein Zorn. Oder wir sehen nicht, dass wir sehr klar, dass unser Geist zerstreut ist oder dass wir Lethargie haben. Trotzdem, diese Tendenzen sind da im Geiste. Das heißt Anushaya. Anushaya. Suimien. Suimien. Vietnamesisch, wie sagt man? Suimien. Anushaya. Suimien. Suimien. Sui. Sui piente, sui mien. So wie Schlaf. Tui min ist, obwohl wir nicht jetzt anhaften, wir haben diese Tendenz im Geiste. Und es wird sich manifestieren, wenn ein schönes Objekt da ist, das wir uns wünschen. Nicht wahr? Deswegen, es ist im Geiste diese Tendenz. Also die Tendenzen zu negativen Taten heißt Anushaya. Tui min. Die Tendenzen zu positiven heißt Adyashaya. Ila. Ila. Sehr wichtig. Wenn wir den Weg üben, egal ob zu Arahat oder zu Bodhisattva, dann wir üben was? Wir üben Nekama, Chulishin, loslassen. Dann ohne Adyashaya von loslassen, wir können nicht üben. Ohne Adyashaya zu Freigiebigkeit, wir können nicht üben. Ohne Adyashaya für Nisarana, für Wunsch, für Befreiung, wir können nicht üben. Dann auf positiven Seite ist Ila Adyashaya. Auf negativen Seite die Tendenzen des Geistes sind Anushaya. Jetzt, indem wir Buddhismus studieren und üben, wir entwickeln die Adyashaya. Ohne Adyashaya, wir bekommen nicht Sambhara. Julia. Samen. Samen von positiven Tendenzen. Die wahre Übung von Metta, die Voraussetzung ist, dass wir diese positive Adyashaya haben. Ohne das, Metta zu üben, ist sehr schwer. Für diejenigen, der die hat, ist Metta sehr leicht. Selbstlose Liebe. Indem wir die Anushayas haben, es ist nicht so leicht. Ja? Ich habe viel von Leuten gehört, die gar nicht buddhistisch sind, wie Amma zum Beispiel, oder Mutter Teresa, oder auch irgendwelche Ärzte ohne Grenzen, die durstig sind, ja, die mehr Metta haben als so mancher Buddhist. Ja, ist halt. Ja, wieso ist das denn? Also, wenn es jetzt Bodhisattva sind, zum Beispiel Amma, könnte ich mir vorstellen. Das ist, Bodhisattva ist auch nur Name. Dass sie, mal vielleicht Maitri wert oder so. Wie ist das? Also kann als im Namen zu kleiden, jemand den Bodhisattva Vow genommen haben, aber dann als Hinduist fest. Ja, was ist das Problem? Nee, ich frage ich nur, weil es ist jetzt, es wird immer so rein spezifisch als buddhistisch erklärt, das Bodhisattva, oder nicht? Nee, nicht unbedingt. Für die Buddhisten, Christus ist Bodhisattva, kein Problem. Wusste ich nicht, ich bin nicht auf der Nein, kein Problem. Krishna ist Bodhisattva, kein Problem. Christ ist Bodhisattva, kein Problem. Diese Mahayana ist universal. Die Tugenden sind auch universal. Die Transzendentale Weisheit Sutra sagt, wer jemand denkt, dass er ein Arahat ist, er ist kein Arahat. Wenn jemand denkt, dass er ein Bodhisattva ist, er ist kein Bodhisattva. Das ist nur Mittel. Und an Mittel soll man nicht anhaften. Der Weg von Bodhisattva ist immer präsentiert als universaler Weg. Deswegen keine Lehre sagt so klar, dass und die Differenzierung ist unsere Begrenzung. In Mahayana Differenzierungen sind alle basiert als sechste Bewusstsein. Und sechste Bewusstsein ist basiert auf Ego-Bewusstsein. Und wenn jemand denkt, dass er ein Bodhisattva ist, ist er kein Bodhisattva. Ich denke, Mutter Teresa dachte nicht, dass sie ein Bodhisattva ist. Sie wusste einfach. Sie ist einfach gehört zu einer Organisation, das ist eine andere Sache. Ja. Wenn sie nicht gehört hätte zu Christentum, sie konnte alle anderen Religionen haben Liebe, Ideal. Bei ihrer Natur. Ja. Der Meditation, der Metta-Übung. Ich bin unklar. Wenn ich halt wie mein, der erste Objekt ist, das bin ich, erstmal wohlfühlen in der Meditation und dann danach kommt zweiter Objekt. Also wenn ich mich schon wohlfühle und dann der nächste Objekt, das ist halt die fünf neutrale oder fünf neutral, okay. Ja, neutrale Personen. Und wenn ich diese Mitgefühl für diese fünf neutrale Personen habe. Metta, nicht Metta. Entschuldigung. Dann wenn jetzt ich mich schon also ganz wie sagt man gewöhnlich, wenn ich hinsetzen, meditieren und dann diese Mitgefühl zu dieser fünf Personen, sobald, schwierig nicht zu ausdrücken, wenn ich das schon beendet oder halt gewöhnlicher Mitgefühl für diese fünf Personen, dann kann ich der Nächste sein. So der Nächste, dann muss ich der Nächste. Nein, so darf man, Meditation ist Entwicklung der Weisheit. Man darf nicht mechanisch üben. Wenn man mechanisch übt, wird nur Schwierigkeiten. Meditation ist organischer Prozess. Man muss verstehen, was man macht. Das ist nur Mittel, um Metta zu entwickeln. Und sie gehen durch dieses Stadium, damit sie verstehen, dass Metta, man soll gleich üben, ohne Unterscheidung. eigentlich, man fängt immer mit dem, was leicht ist und kommt zu dem, was schwierig ist. Wenn man schon natürliche Metta hat, es gibt solche Talente. Man kann anfangen von Feinden, man dann hat aber keine Feinde. Sie brechen die Grenzen, die sie von Metta trennen. Objekt von Metta sind alle Wesen. Das ist nur Grundobjekt. Was sie, wenn sie Bodhisattva weg gehen möchten, dann das ist nur Grundübung. Sie wollen erreichen wünschlose, objektlose Metta. Das ist das höchste Ideal. Man sieht, man muss irgendwo anfangen. Dann man fängt an mit dem, was leicht ist, und geht allmählich zu dem, was schwierig ist. Genauso, wenn man ein Buddha sein möchte, man muss Dana alles geben. Alles. So wie der Buddha gemacht hat. Aber man muss anfangen mit 2 Euro oder Einladung zur Mahlzeit. Yeah. Besonders zu einem, der das der was Gutes macht, Gutes übt. So fängt man an. Genauso in Metta. Man fängt an mit dem, was leicht ist, und dann übt man, wenn man familiär mit dem reinen Herz von Metta ist, dann anwendet man an das, was schwierig ist. Zu denen, die uns nicht gefallen oder die uns schaden oder wehtun. Aber noch eine Frage. Zum Beispiel bin ich halt beim Arbeiten und sich über eine Person am Anfang verärgert und da während, also mitten der Arbeit, dann habe ich ruhig nachgedacht, das war wohl nicht ganz der Schuld von der Person und ich fühle mich in dem Moment angenehmer und ich gebe dieser Angenehmer von innerlich zu den Personen, die ich gerade sozusagen verärgert hatte. Ist das auch Metta? Natürlich ist Metta. Okay. Alles das ist Metta. Entschuldigung, ich kenne es leider nicht so. Metta heißt Freundschaft. Und was heißt Freundschaft? Sich nützlich machen und für sich selbst und für die anderen. Ein wahrer Freund ist ein Freund, der sich nützlich macht für anderen und indem er sich nützlich macht für anderen, er macht sich nützlich für sich selbst auch. Ist das nicht so? Ja. Und es ist nichts mehr nützlich als nicht sich ärgern, weil Ärger ist das Schwarzeste. Von allen Empfindungen und Gefühlen. Ja, ist nicht so leicht. Wie in Südindien, wenn sie in Madurai sind, Tungsel Phase war in Madurai. In Madurai gibt es bei dem großen Tempel Yoga Museum. Sehr interessant. Große Yoga-Museum, ich empfehle zu besuchen. Da gibt es Bilder, was die Yogis sehen, die Auras. Jedes Gefühl hat eine Farbe. wird genau erklärt und auf Fotografieren, wie, ich weiß nicht, wie sie machen. Hm? Es kann sogar, man kann sogar Aura fotografieren. Hm? Das ist die Kirian-Fotograf. Ja? Das ist eine spezielle Kamera, die auf, mit Wärme und noch was dem Hautwiderstand arbeitet. Sehr interessant. Und da wird gezeigt, verschiedene, alle möglichen Gefühle. Und dann, Zorn ist schwarz. Und Liebe ist weiß. Und da, wie alles inzwischen, alle möglichen Gefühle, Farben inzwischen. Deswegen diejenigen, die leicht Liebe üben, die können sehr, sehr schnell weiße Kasina üben und solche. Kein Problem, weil im Aura diese schwarzeste und schädlichste von allen Gefühlen ist Zorn, Hass. Indem man Metta übt, dann wird man diese Tendenz, sich zu ärgern, vermindern. Und indem man vermindert diese Tendenz, sich zu ärgern, man verlängert auch eigene Lebensspanne. Weil die Leute, die sich leicht ärgern, es gibt Forschung sogar darüber, sind die Leute, die leben sehr kurz. Und in buddhistischer Psychologie immer darauf aufpassen. Auch Ängste, Depressionen und so, das ist alles komplex von Widerstand. Das hat auch mit Ärger zu tun. Und so durch diesen Widerstand man sozusagen verkürzt das Leben und quält sich selbst. Deswegen Metta ist gesundeste Zustand des Geistes. Es gibt so ein Buch über Aufnahmen von Wasser mit Elektronenmikroskop. Wenn man dem Wasser, was Liebe sagt, bildet es die schönsten Strukturen. Und hat man, sagt man was Negatives, sieht das total schwarz und hässlich, entwickelt sich die Struktur des Wassers. Und weil wir auch aus jetzt, Wasser ich habe gelesen, zufällig, zufällig, als ich in, normalerweise, ich gucke nicht so oft im Internet, aber als ich in Bauernhof jetzt war, habe ich im Internet geguckt und da stand ein Aufsatz über, in Universität Stuttgart haben ein Team haben entdeckt, dass Wasser übertragt Genen, Informationen. Und sie zeigen genau diese mit elektronischem Mikroskop, dass wenn man andere Gefühle übertragt oder so, mit Wasser sich ändert, wenn man eine Blume in Wasser, dann Wasser auch sich ändert. Sehr interessant. Dann Wasser übertragt die Gene. Jetzt, jemand hat mir erzählt, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, das war schon vor vielen Jahren, dass sie haben Experimente gemacht, wenn die Weizen oder wenn sie mit Liebe und mit schöner Musik, Bach oder so, dann sie wachsen schneller als wenn sie mit nicht gut mit Liebe behandelt werden und nur mit Maschinen und so. Sogar die Pflanzen haben gedeihen, wenn man sie schön behandelt, gut behandelt und nicht gedeihen, wenn man sie nicht gut behandelt. Die alte Nonne hier, die hat unten zum Angucken die Pflanzen, das heißt ihre Babys, die haben jetzt riesige Blüten gekriegt. Also eigentlich fast alles ist explodieren richtig. Ja. Die liebt die Pflanzen ganz arg, ne? Das ist dann diese Wunder von Metta, überträgt sich sogar auf niedrigste Organismus. Dann kein Wunder, dass man diese Fotografie nicht, dann das Gegenteil von Metta ist das, was das Leben verkürzt. Und Metta das Leben verlängert. Wenn zum Beispiel eine Situation ist, dass jemand kommt und mich anschreit oder irgendwie mich zurechtweist aus Arsch, die erste Reaktion ist Feuerelement. Also ich würde wahrscheinlich ganz schwarze Aura haben. Es kommt sehr viel Wut hoch. Das Problem ist, dass ich dann ein Schuldgefühl bekomme, weil ich will es ja nicht. Ich meine, ich... So, deswegen der Buddha sagt... alles in Samsara ist Widerspruch. Alles. Man wird nie von den Widersprüchen los. Unmöglich. Alles ist Widerspruch. Immer wenn man etwas macht, man wird irgendwie auf Widerstand. Das also, ist Karma. Wenn man was machen will, immer kommt Widerstand. Deswegen diese Lehre von Bodhisattva ist so tief. Nicht erreichen ist der Weg. Das rezitieren wir jeden Tag. Kann es also sein, dass man, wenn man zum Beispiel versucht, mit das zu praktizieren, dass man erst recht, was ich sage, ist alles Widerstand, erst recht die Dinge, die Herausforderungen, sage ich mal. Metta ist immer mit Entspannung verbunden. Mhm. Erst entspannen. Dann kommt die Klarheit. Aber wenn die Menschen, die nicht meditieren, sich entspannen, sie werden schläfig. Und das darf nicht passieren. Entspannen mit Klarheit. Das ist Meditation. Und was ist dann, also wenn es zum Beispiel dieses Schuldgefühl dann kommt, ich meine, ist es dann ratsam, sich erstmal selbst zu vergeben? Also loslassen. Immer wenn man etwas machen will, wird man frustriert. Ja. Schuld ist auch basiert auf diesem Komplex. Aber um loslassen, deswegen gibt es erst Metta, dann Karuna, dann Mudita, dann loslassen. Das ist Weisheit. Wenn man entscheidet, ich muss loslassen, das ist auch ein großes Problem. Und noch eine Frage habe ich für Metta, das macht mir ein bisschen, nur so ein bisschen, weiß nicht, falsch verstanden ist, kann man auch, also wegen die Grenzen setzen, zum Beispiel ich persönlich habe diese Entwicklung, nicht dieses universale Metta, ist ja klar. Und wenn jemand dann andauernd in meinen Bereich reingeht, also sagen wir mal, ist natürlich Ego jetzt, aber trotzdem habe ich das ja noch, und es in meinen Bereich reingeht und konstant versucht, was zu attackieren, kann ich auch mal King Cobra, also auch mal Grenzen setzen. Wenn jemand die einzige richtige Medikament ist Weisheit. Und Weisheit heißt, wenn man Weisheit hat, man kann sogar zurückschlagen. Und man wird nicht Reue. In China Das ist Ideal von Bodhisattva mit Kampfkunsten verbunden. Auch Arzt, Kampfkunste, Medizin, alles das studiert man und wird es als Weg von Bodhisattva. Das ist sehr, sehr schöne Tradition. Wenn Weisheit da ist von Leerheit, alles geht glatt. So wie auf Ghee geschmiert. Wenn die Weisheit nicht da ist, immer stoßt man an Hindernisse. Wenn Weisheit da ist, auch wenn man von außen gesehen etwas Schlechtes macht, man wird nicht leiden, weil das Herz ist klar. Deswegen in der in Theravada, wenn jemand ein Lehrer schlägt, den Schüler, das existiert nicht. Aber in gehen Sie zu Shaolin, der kickt und ist sehr blutig und er beugt sich und ist sehr froh, dass der Lehrer so mitgefühlvoll ist. Er kickt ihm richtig, bis er kaum atmen kann. Das ist dem Weg von Bodhisattva ist ein bisschen anderes, weil man verlässt sich nicht an die Normen so viel. Man verlässt sich auf Erfahrung. Ich denke, das sind beide Wege ähnlich, oder? Ich meine, die Erfahrung war ein Schleim. Ja, aber indem es in diesem Kulturkreis erscheint, man muss sich richten nach den Gewohnheiten. In Sri Lanka auch der beste Lehrer oder in Burma wird niemanden schlagen. Schon ganz schön weiß ich sein. Aber er kann schreien und so, dass ihr das schon ja. Ich frage, ich denke, wenn jemand viele Erden oder Böse vielleicht im Karma von ihm oder sie mehr Fach oder mehr Dukkha oder ihm weiß ich. Wenn jemand böse ist, das ist Dukkha, natürlich. Deswegen ein entwickelter Geist hat Mitgefühl für die Bösen. Ja. Darum, wenn man sehen, dass so vielleicht mehr mit geben oder. Besonders in der modernen Gesellschaft sieht man so viele frustrierte Leute, so viele mit Ängsten, so viele dann ist es sehr nötig, dass man Mitgefühl entwickelt. Das ist entwickelter Geist. Und Problem ist, dass die Gesellschaft gibt nur äußere Hilfe, aber gibt nicht innere Hilfe. Weil alles ist anderes programmiert, nicht auf Mitgefühl programmiert. Mitgefühl muss man in sich selbst finden. Das ist das Problem. Die meisten heutzutage, die meisten Ärzte haben nicht viel Mitgefühl. Und wenn jemand Probleme hat, er wird zu Arzt geschickt. Dann geben sie Tabletten. Deswegen mein größter Schatz in der Gesellschaft ist Metta und Karuna. Wenn es da ist, dann Gesellschaft ist gesund. Wenn es nicht da ist, ist ungesund. Auch wenn es äußerlich gut geht, innerlich geht es sehr schlecht. Deswegen, ich war vor 2 Jahren in Bhutan. Da steht, dass diese wie war das? Auf dem Flughafen, ich habe vergessen. Ja, nicht. Das, irgendwas, das diese es gibt, wie heißt das, diese man mess, wie die Gesellschaft entwickelt ist, was, wie heißt das, diese GPO oder sowas? Zivilisation. Zivilisation. Nicht Zivilisation, nein, diese, wie viel die Leute genießen können in einer Gesellschaft, wie viel sich leisten können, wie heißt G? G etwas, hat vergessen. Da in Bhutan auf dem Flughafen, unsere GP etwas ist Liebe und Mitgefühl. Okay, dann wir machen eine kurze Pause und dann rezitieren wir und dann fangen wir endlich an, Metta-Sutta zu erklären. Bisschen. Und dann meditieren wir und dann Hayaya. Und morgen wieder um 6 Uhr Qigong. Dann Samstag, wir werden ein bisschen locker mehr diskutieren, weil Samstag ist letzter Tag. Dann morgen wollen wir mehr erklären und mehr meditieren. So machen wir eine Pause. So, wir rezitieren. Oder erst lernen wir Metta-Sutta, dann rezitieren. Was ist besser? Metta-Sutta? Erst rezitieren. Und Schluss rezitieren. Da kann man also gut von schlafen. Dann Karaniam Adhakusalene Yantang Santang Padam Abhisameche. Wem klar geworden ist, dass der Frieden des Geistes das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Das ist sehr freie Übersetzung. Aber wortlich, man kann schon sagen, wer möchte wer möchte nützlich sein, indem er realisiert Nirvana, Santa Pada heißt die Grundlage von Frieden. Grundlage von Frieden ist Nirvana, ein anderes Wort. Oder am besten übersetzt man sollte so tun, indem man sich wünscht, dass er diese Grundlage von Frieden realisiert. Er sollte fähig sein. Er hat übersetzt als stark. Aber wörtlich bedeutet das fähig. Fähig kann man interpretieren als stark, aber fähig eigentlich bedeutet was? Wenn man sich entscheidet, etwas zu tun, man tut es. Das ist fähig sein. Das heißt Entschlossenheit. Er übersetzt das als stark, das ist okay, aber ist dann sehr freie Übersetzung. Wörtlich fähig. Man sollte fähig sein, wenn man sich entscheidet, Metta zu üben. Und wenn man sich entscheidet, Nirvana zu verwirklichen. Man sollte fähig sein. Das heißt, wenn ich mich etwas entscheide, ich muss fähig sein, mich danach zu richten. Und jetzt von den allen Tugenden, die man braucht, um selbstlose Liebe zu üben, diese Tugend von gerade sein, er hat übersetzt aufrecht. Nur diese aufrecht ist zweimal, Uju, Suju, aufrecht und richtig aufrecht. Su heißt gut aufrecht. Also Uju heißt auch direkt, gerade, aufrecht. Jetzt zum Beispiel in Manjushri Paripritcha, ein Sutra, das gehört zu transzendentale Weisheit, wird gesagt, einer, der direkt ist, wird einer, der aufrecht ist, der Bodhisattva, wenn er den Weg üben möchte, fängt an mit Aufrechtsein. Wenn er aufrecht ist, wird er gleichmäßig. Wenn er gleichmäßig ist, was passiert? Kommt er zur Reinheit. Reinheit hier zu üben, heißt Gleichmäßigkeit zu üben. Und Gleichmäßigkeit ist auf aufrecht basiert. So wird gesagt. Heißt hier aufrecht gleich zu sehen. Zu sehen. Der Bodhisattva sagt, der Bodhisattva muss zu sehen üben, Shen sehen üben. Shenxin, Zixin, Shenxin, Zixin, Guanxin, Sanzhongxin. Shenxin heißt, er versteht die Leerheit. Zixin heißt, er dann würde man das im Deutschen aber nicht aufrechnen. Direkt. Direkt. Direkt. aber direkt und aufrecht ist, ist ähnlich, ne? Ne? Na, Uju heißt direkt, ja? Riju. Jö. Und aufrecht ist nicht dasselbe? Gerade. Okay, dann er soll fähig sein, gerade sein, sehr gerade sein. Von allen Tugenden gerade, nur diese Tugend ist zweimal. Und gerade für Bodhisattva, die größte aller Tugenden, kommt von Gleichmäßigkeit. Und die Grund für Gleichmäßigkeit ist Fähigkeit, gerade zu sein. Also, eine Tugend führt zu der nächsten. Indem man fähig ist, man wird gerade. Wenn man nicht fähig ist, man kann nicht gerade sein. Wenn man gerade ist, sehr gerade ist, dann im Sinne von Bodhisattva, man kann Gleichmäßigkeit üben. Wenn man nicht gerade ist, man kann nicht Gleichmäßigkeit üben. Und wenn man Gleichmäßigkeit übt, das ist Prozess von Reinigung für in den Wege von Bodhisattva. Weil Nicht-Differenzierung ist der Weg. Wenn wir bewusst sind, dass Differenzierung uns schädlich ist, dann sind wir auf dem Wege von Bodhisattva. Sako ujuche sujuche suvacho. Suvacho ist das Gegenteil von Dubacho. Dubacho heißt sehr kopfig. Stur. Kopfig. Was ist das Gegenteil von stur, kopfig? Suvacho bedeutet wortlich, er hört gut, was die anderen sagen. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Wie hat er das übersetzt? Sei stark aufrecht, gewissenhaft. Gewissenhaft ist nicht so gut. Gewissenhaft ist nicht so gut. Wie kann man Suvacho nicht stur, nicht? Doch als nächstes freundlich. Nein, dann ist Mudu. Suvacho freundlich, okay. Aber was, wenn gehört gewissenhaft, das ist gar nicht da. Mudu, die Steigerung von gerade. Ja? Ist gewissenhaft genommen. Ja? Okay, dann kein Problem. Wenn man so versteht, dann Suvacho wörtlich bedeutet, er hört gut, was die anderen sagen. Die meisten von uns, leider, wir wollen nur unsere eigenen Meinungen hören, aber wir hören nicht, was die anderen sagen. Das eigentlich ist nicht leicht. Dann Suvacho Mudu. Mudu heißt flexibel. Flexibel. Soft. Sanft. Okay. Sanft, genau. Mudu ist sanft. Mudu Anatimani. Ohne Stolz. Ja, genau. Ati Mana. Mana heißt Stolz. Ati heißt Iba, soll, es gibt im Buddhismus 7 Sorten von Stolz. Man hat kein Wort dafür, weil Manyana ist sehr schwer zu übersetzen. Manyana im Buddhismus heißt, dass man denkt, dass man etwas ist. Ich bin gleich wie du, ich bin besser als du, ich bin, du bist besser als ich. Das alles ist Manyana. Deswegen 7 Sorten von Mana. Indem man etwas glaubt, dass man etwas ist. Und Atimana heißt, dass man sich glaubt, besser als die anderen. Das ist Atimana. Er hat das übersetzt als ohne Stolz. Ist okay. Aber es bedeutet, dass man denkt, dass man besser ist als die anderen. Er denkt sich nicht besser als die anderen. Nur dann kann er diese Liebe im Sinne von Freundschaft üben. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist eine Reihe da, indem man die vorigen Tugenden hat, dann wird man imstande sein, folgende zu üben. Wenn man freundlich und sanft ist, dann wird man sich nicht besser als die anderen denken. Und wenn man hört, was die anderen sagen und sanft ist, dann wird man nicht denken, dass man ist besser als die anderen. Wenn man nicht denkt, dass man ist besser als die anderen, dann was geschieht? Santusako, er wird genügsam. Santuti, der Buddha sagt, dass Santuti Paramam Labha, Genügsamkeit ist das höchste Erreichen. Und die Voraussetzung für Meditation ist was? Dass man genügsam ist und dass man sich wenig wünscht. So wird erklärt in Abhidharma, in Abhidharma Kosha und so weiter. Wenig Wünsche und Zufriedenheit, Santuti. Er hat das übersetzt als genügsam. Man wird, indem man sich denkt, nicht besser als die anderen, man wird, das ist sehr verbunden mit buddhistischer Psychologie, wovon kommt Stolz? Von Begierde. Durch Begierde entsteht Stolz. Wenn man nicht Begierde hat, man wird nicht stolz. Deswegen in der buddhistischen Psychologie, Stolz ist Resultat von Begierde. Jetzt, wenn man keine Stolz hat, man hat keine Begierde, dann man wird genügsam, man wird zufrieden. Man wird wenige Wünsche haben. Dann kann er gut meditieren. Begierde könnte in allen Bereichen, oder? Also Begierde in allen Bereichen jetzt? Also was man möchte, Haus, Hof und so weiter? Oder? Es gibt 2 Sorten von Wünschen. Chanda. Der Buddha sagt, Sabbe Dhamma Chanda Mulika. Alle Phänomene sind basiert auf Wunsch. Und es gibt 2 Sorten von Wünschen. Die Befriedigung von den 5 Sinnen, das heißt Kama Chanda, und Dharma Chanda, Dhamma Chanda. Dhamma Chanda ist nicht negativ. Durch Dhamma Chanda überwindet man Kama Chanda. Aber oft ist, geht Stolz mit Hass zusammen, oder? Wo es Anhaftung gibt, es gibt immer etwas, was man wegschieben möchte. Das ist zwei Seiten von derselben Münze. Aber Anhaftung ist nicht Zorn, und Zorn ist nicht Anhaftung, aber sie sind sehr eng verbunden. Anhaftung ist nicht so schädig, aber Ärger und Hass ist das Schlimmste. Aber solange man Anhaftung hat, man wird nicht von dem Komplex von Pratigna von weg schaffen wollen, nicht befreit. Also genügsam sei er, indem er ohne Stolz ist, und indem er genügsam ist, Subharocha, er übersetzt leicht befriedigt. Leicht befriedigt, Subharo heißt, er ist leicht zu tragen. Das ist Bedeutung von Subharo. Wir müssen verstehen, dass diese Sutta, wer war, Buddha hat zu wem gesprochen? Zu 500 Mönchen, die wollten Arahat werden. Sind zu Wald gegangen. Dann Ideal von einem Mönch ist, dass er, Ideal Mönch ist einer Mönch, der leicht zu tragen ist, weil die Mönche sind abhängig von den Laien. Und wenn er sich viel wünscht, diese Robe will ich nicht, ich will bessere, dieses Material gefällt mir nicht, ich will andere Material, ich will Seiderobe haben und diese das Essen, ich will solche Essen haben, das akzeptieren wir nicht, dann er wird nicht leicht zu tragen, nicht wahr? Dann er hat es über... Er tragen. Er er hat leicht befriedigt übersetzt, indem er will das an alle verständlich machen. Aber wortlich bedeutet er leicht zu... Er wird leicht zu tragen von den Laien. Ja, wir sagen in Deutsch ertragen. Ertragen. Apakicho, wenig Tätigkeiten. Er hat nicht viel beschäftigt. Also wörtlich wenig Tätigkeiten. In unserer Zeit... Das ist Work-Alkoholism. Die Leute wollen immer mehr arbeiten, indem sie unruhig sind. Und wenn man in diesem Zustand Metta üben möchte, das ist schwer. Diejenigen, die sind zu beschäftigt, die haben keine Zeit für Metta. Und wenn sie und sie ärgern sich sehr leicht, nicht wahr? Diese Werkalkoholik. So, er engagiert sich in wenig Tätigkeiten, also nur in die Tätigkeiten, die wirklich wichtig sind und nützlich sind. Und Salahukavuti, sein Lebenshandel ist leicht. Wie hat er übersetzt? Bedürfnislos. Vuti heißt Lebenshandel. Lebenswandel ist leicht. Und Santindriya, das ist wichtigste Tugend für Meditation, ist Santindriya. Santindriya heißt die Sinne still. Ja, genau. Die Sinne still ist der Weg der Meditation. Warum üben wir Meditation? Damit die Sinnen still sind. Eigentlich die Sinnen still ist Zustand von Erleuchtung. Und indem man Erleuchtung durch Metta erreichen möchte, alle diese Tugenden sind, damit man diese Sinnen stillt. Ich immer, immer wieder und wieder mag betone diese Samudha Sutta von Samyutta Nikaya, wenn sie schlagen Salayatana Samyutta, gibt es Samudha Sutta, der Buddha sagt, Augen ihr Mönche, ihr Mönche hat sechs Ozeane. Welche sechs Ozeane? Ozean. Hai, Tahai, Liu Zum Tahai. Sechs Ozeane. Auge Ozean, Ohr Ozean, Nase Ozean, Zunge Ozean, Körper Ozean und Geist Ozean. Sechs Ozeane hat der Mensch. Wenn er die Wellen in dem großen Ozean von Auge, wenn er die Wellen in Gestalt von Farben tolerieren kann, hat er den großen Ozean von Auge überquert. Wenn er die Wellen in Gestalt von Geräuschen in Ozean von Ohr tolerieren kann, er hat Ozean von Ohr überquert und so weiter bis Geist, wenn er die Wellen in Gestalt von Geistesobjekten tolerieren kann, er hat den großen Ozean von Geist überquert. Was erklärt das? Diese stille Sinne, das ist nichts anderes als Zustand der Erleuchtung. Und was heißt das, wenn ich die Sinne toleriere? Was heißt das? Wenn eine schöne Farbe nicht anhaften, wenn hässliche Farbe nicht sich wehren und nicht zerstreut sein und nicht den Geist senken lassen, voll bewusst und Wissensklarheit die Farben erleben, genauso für andere. Das heißt Santindriya, die Sinne still. Nipakocha. wie hat er übersetzt, Nipako? Klar der Verstand. Nipako bedeutet eigentlich, er ist geschickt. Nipako ist geschickt. Indem seine Sinne still sind, er kann alles, was er macht, er kann sehr gut machen. Das ist die Bedeutung. Wenn unsere Sinne nicht still sind, was immer wir machen nicht richtig. Ist das so? Muss man klar sehen. Nipakocha, apagabho. Apagabho, dreist, nicht frech. Apagabho heißt frech, er ist nicht frech. Wie heißt er übersetzt? Nicht dreist. Dreist und frech ist dasselbe, ne? Apagabo kulesu ananugido. Und er haftet nicht an die Familien. Das ist ideale Mönch. Er spricht von Mönchen natürlich, nicht von Laien. Ein idealer Mönch ist ein Mönch, das nicht an die Familien haftet. Das heißt, wenn er an Familien haftet, was passiert? Er wird nicht meditieren. Die kommen immer zu ihm. Liebe Tunze Pasche, komm zum Essen, komm mit mir zu wandern, komm. Und dann, sie hat keine Zeit zu üben, nicht wahr? Das ist dieser Teil von Sila. Dann machen wir das heute zu Ende. Sila in der buddhistischen Tradition hat zwei Aspekte, Charita und Varita. Charita heißt, was man tun soll, damit man ethisch handelt, und Varita heißt, was man nicht tun soll. Also Sila hat zwei Aspekte, Charita, Varita, positiv, negativ. Erst erklärt er Charita, was man tun soll, welche Tugenden man tun soll, damit man fähig ist, es fängt an mit Fähigkeit, damit man fähig ist, diese selbstlose Liebe zu üben. Und jetzt kommt, was man nicht machen soll. Nachakudam samachare kinchi jena vinyu pare upavadeyu. Er darf nicht machen das, was die Weisen für was ihn die Weisen tadeln könnten. Wie hat er übersetzt? Auch nicht im Kleisten soll er sich vergehen, wofür ihn Verständige tadeln könnten. Ja, selbe. Warum die Verständigen? Sogar der Buddha wurde in seinem Leben immer kritisiert. Die Leute haben größten Spaß, jemanden zu kritisieren und in jemanden etwas, indem sie Eifersucht haben, indem sie Begierde haben, immer so, wenn jemand besser wird, dann immer werden sie kritisieren, nicht glauben, dass er so gut ist, er hat solche Schwächen, immer wollen sie irgendwelche Schwächen sehen, nicht wahr? Einer der wirklich Tugenden hat, er richtet sich nicht danach, was die Leute so sagen, aber er richtet sich danach, was Standard ist von den Weisen, nicht von den Dummen. Also er vermeidet das, was die Weisen für richtig, was die Weisen nicht machen würden. Aber was die Dummen machen, das nimmt er nicht ernst. Er lässt sich nicht davon stören. So, das ist dann dieser Teil von Sila, in dem man sich befreien möchte. Man braucht Disziplin. Sila ist Disziplin. Und man übt Disziplin, indem man sich nach diesen Sachen richtet. Man entwickelt diese Tugenden und man vermeidet alles, was die Weisen als tadelswert betrachten. So haben wir diesen Teil von Disziplin. Und jetzt, wenn man Buddhismus lernt, man lernt drei Sorten von Disziplin. Buddha hat besonders betont, Lernen ist Disziplin. Erste Disziplin ist Disziplin durch Sila, durch die Tugenden. Zweite Disziplin ist Disziplin durch Konzentration. Und dritte Disziplin ist Disziplin durch reine Weisheit. Wenn man diese drei Disziplinen hat, man kann zur Erleuchtung kommen. Wenn man sie nicht hat, wird man es sehr schwer finden. So, jetzt haben wir die Disziplin von Sila, von Ethik, ethisches Verhalten. Und morgen reden wir über Disziplin im Sinne von Konzentration. Und wir verbinden es mit der Methode, die sie üben. Es lässt sich sehr, sehr gut verbinden. Immer daran denken, dass je mehr man Buddhismus versteht und erlebt, diese drei Disziplinen werden zu einer Disziplin. Wenn man wirkliche Sila hat, hat man auch Konzentration und Weisheit. Wenn man wirkliche Konzentration hat, hat man auch Ethik und Weisheit. Wenn man Weisheit hat, hat man auch Ethik und Konzentration. Die schmelzen zusammen. Am Anfang sind sie getrennt, aber je mehr man versteht, desto näher werden sie zusammen. Ist das klar? So, wenn man Liebe studiert, dann alle diese Sachen dann schmelzen zusammen im Sinne von Liebe. Ethik, Konzentration und Weisheit. Okay, dann das haben wir. Und jetzt, wie spät ist es? Ja. Dann wir meditieren ein bisschen, rezitieren wir, machen wir morgen.